17d. 17d. Übersetzen Sie. Хочу представить новую рекламную кампанию. Ich möchte Ihnen gerne eine neue Anzeigenkampagne vorstellen. Это нужно сделать иначе. Man sollte das anders machen. Я делаю стрижку. Ich lasse mir die Haare schneiden. Измените предложение, используя man или lassen. Niemand weiß, wo sie ist. Man weiß nicht, wo sie ist. Die Flugblätter können per Wurfsendung ausgehen. Man könnte die Flugblätter per Wurfsendung rausgehen lassen. Sabine, zeig mir deine Entwürfe. Sabine, lass mal deine Entwürfe sehen. Das Allgemeinpublikum muss angesprochen werden. Man muss das Allgemeinpublikum ansprechen.